1. Dies ist ein Psalm Davids, der für den musikalischen Leiter bestimmt ist. 2. Er entstand, als der Prophet Nathan zu David kam, nachdem dieser ein Besehen mit Bathsheba eingegangen war. 3. Gott sei mir gnädig aufgrund deiner beständigen Güte til germain ubetretungen entsprechend deiner großen Barmherzigkeit. 4. Wusche me volstandig von meiner Schuden reinige me von meiner Sunde, damit ich wieder vor dir bestehen kann. 5. Denn ich bin mir meiner Verfehlungen vollkommen bewusst, und mein Sunde steht mir standig vor Augen. 6. Gegen dich allein habe ich gesundigt und getten, was in deinen Augen bos ist, weshalb dein Urteil gerecht und dein Spruch fehlerfrei ist. 7. ICH erkennen, dass ICH bereits in Schuld geboren worden Sunde mein Leben von Beginn an begleitet hat. 8. Da du jedoch Aufrichtigkeit im Innersten forderst, lehr mir Weisheit im Verborgen in meins Herzens. 9. Reinige mich mit Isop, damit ICH rein word, wusche mich, damit ICH weiser als Schnee erschein. 10. Lass mich wieder Freud und Jubel erfahren, damit die Glieder, die du zerschlagenest, wieder aufhoben können. 11. Wenn die deinen Blick von meinen Sünden ab und losch all mein Ungerechtigkeiten endgültig aus 12. Erschaff in mir, Gott, ein reines Haus und schenk mir einen neuen, beständigen Geist. 13. Verstoß mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir weg. 14. Schenk mir wieder die Freude über den Rettung und stütze mich mit einem Geist, der bereitwillig gehorcht. 15. Dann wird ich den Ungehorsamen den Wedge sagen, damit sonder zu dir zu rückkehren und umkehren. 16. Befrei mich von der Blutschuld, Gott, du Gott meins Heils, damit mein Sünde den gerechtig keep ruhmen kann. 17. Herr, offne mein Lippen, damit mein Mund den Lob verkünden und den Taten preisen kann. 18. Du verlangst kein Schlachtopfer, sonst word ICHSIEDIR bringen, und brandopfernest du kein Wald fallen. 19. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein tief betrübtes und reumütiges Haus wirst du, Gott, nicht erblennen. 20. Erweise sein Gutsnack deiner Nade und beu die Mauern Jerusalems wieder auf. 21. Dann wirst du Freud und den Rechten Opfern und Brandopfern haben, und man wird wieder Stier auf deinem Alter darbringen.